Hoppla, hoppla, hopp und jö. Um die Wette mit die Flö. Um die Wette mit die Banzen. Hoppla, Schickse, lass uns tanzen. Hoppla, hoppla, hopp, jö, ei. Flö und Wanze in die Reihe und die Beine in die Luft. Hoppla, Schickse, das ist Duft. Und die Beine in die Luft. Hoppla, Schickse, das ist Duft. Hoppla, hoppla, hopp, juhu. Hoppla, komm doch du mit, wie du. Und der Schickse, Floh und Wanze. Hoppla hopp, das ist ein Tanz. Kunde, Schickse, Floh und Wanz. Hoppla, das ist ein Tanz.